Erst wenn dies in Deutschland vollständig begriffen sein wird, so dass man den Lebenswillen der deutschen Nation nicht mehr in bloß passiver Abwehr verkümmern lässt, sondern zu einer endgültigen, aktiven Auseinandersetzung mit Frankreich zusammenrafft und in einem letzten Entscheidungskampf mit deutscherseits größten Schlusszielen hineinwirft, erst dann wird man imstande sein, das ewige und an sich so unfruchtbare Ringen zwischen uns und Frankreich zum Abschluss zu bringen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass Deutschland in der Vernichtung Frankreichs wirklich nur ein Mittel sieht, um danach unserem Volke endlich an anderer Stelle die mögliche Ausdehnung geben zu können. Heute zählen wir 80 Millionen Deutsche in Europa. Erst dann aber wird jene Außenpolitik als richtig anerkannt werden, wenn nach kaum 100 Jahren 250 Millionen Deutsche auf diesem Kontinent leben werden, und zwar nicht zusammengepresst als Fabrikkulis der anderen Welt, sondern als Bauern und Arbeiter, die sich durch ihr Schaffen gegenseitig das Leben gewähren. Im Dezember 1922 schien die Situation zwischen Deutschland und Frankreich wieder zu bedrohlicher Schärfe zugespitzt. Frankreich hatte neue ungeheure Erpressungen im Auge und brauchte dazu Pfänder. Der wirtschaftlichen Ausplünderungen musste ein politischer Druck vorangehen, und nur ein gewaltsamer Griff in die Nervenzentrale unseres gesamten deutschen Lebens schien den Franzosen als genügend, um unser widerspenstiges Volk unter schärferes Joch nehmen zu können. Mit der Besetzung des Ruhrgebietes hoffte man in Frankreich nicht nur das moralische Rückgrat Deutschlands endgültig durchbrechen, sondern uns auch wirtschaftlich in eine Zwangslage zu versetzen, in der wir jede, auch die schwerste Verpflichtung wohl oder übel würden und übernehmen müssen. Es ging auf Biegen und Brechen, und Deutschland bog sich gleich zu Beginn, um später dann beim vollständigen Bruch zu enden. Mit der Besetzung des Ruhrgebietes hat das Schicksal noch einmal dem deutschen Volk die Hand zum Wiederaufstieg geboten. Denn was im ersten Augenblick als schweres Unglück erscheinen musste, umschloss bei näherer Betrachtung die unendlich verheißende Möglichkeit zur Beendigung des deutschen Leidens überhaupt. Außenpolitisch hat die Ruhrbesetzung Frankreich zum ersten Mal England wirklich innerlich entfremdet. Und zwar nicht nur den Kreisen der britischen Diplomatie, die das französische Bündnis an sich nur mit dem nüchternen Auge kalter Rechner geschlossen, angesehen und aufrechterhalten hatten, sondern auch weitesten Kreisen des englischen Volkes. Besonders die englische Wirtschaft empfand mit schlecht verhehltem Unbehagen diese weitere unglaubliche Stärkung der kontinentalen französischen Macht. Denn nicht nur, dass Frankreich rein militärpolitisch betrachtet nun eine Stellung in Europa einnahm, wie sie vordem selbst Deutschland nicht besessen hatte, erhielt es nun auch noch wirtschaftlich Unterlagen, die seine politische Konkurrenzfähigkeit wirtschaftlich fast mit einer Monopolstellung verbanden. Die größten Eisengruben und Kohlenfelder Europas waren damit vereint in den Händen einer Nation, die ihre Lebensinteressen sehr zum Unterschied von Deutschland bisher ebenso entschlossen wie aktivistisch wahrgenommen hatte und ihre militärische Zuverlässigkeit in dem großen Krieg aller Welt in frische Erinnerung brachte. Mit der Besetzung der Ruhrkohlenfelder durch Frankreich wurde England sein ganzer Erfolg des Krieges wieder aus der Hand gewunden, und Sieger war nun nicht mehr die emsige und rührige britische Diplomatie, sondern Marschall Foch und sein durch ihn vertretenes Frankreich. Auch in Italien schlug die Stimmung gegen Frankreich, die ohnehin seit Kriegsende nicht gerade rosig war, nun in einen förmlichen Hass um. Es war der große geschichtliche Augenblick, in dem die Verbündeten von einst die Feinde von morgen sein konnten. Wenn es doch anders kam und die Verbündeten nicht wie im Zweiten Balkankrieg nun plötzlich untereinander in Fehde gerieten, dann war dies nur dem Umstand zuzuschreiben, dass Deutschland eben keinen Enver Pascha besaß, sondern einen Reichskanzler Kuno. Allein nicht nur außenpolitisch, sondern auch innerpolitisch war für Deutschland der Ruhreinfall der Franzosen von größter Zukunftsmöglichkeit. Ein beträchtlicher Teil unseres Volkes, der dank unausgesetzten Einflusses seiner lügenhaften Presse Frankreich noch immer als den Kämpfer für Fortschritt und Liberalität ansah, wurde nun von diesem Irrwahn jäh geheilt. so wie das Jahr 1914 die Träume internationaler Völkersolidarität aus den Köpfen unserer deutschen Arbeiter verscheucht hatte und sie plötzlich zurückführte in die Welt des ewigen Ringens, da sich allüberall ein Wesen vom anderen nährt und der Tod des Schwächeren das Leben des Stärkeren bedeutet, so auch im Frühjahr 1923. Als der Franzose seine Drohungen wahrmachte und endlich im niederdeutschen Kohlengebiet erst noch sehr vorsichtig und zaghaft einzurücken begann, da hatte für Deutschland eine große entscheidende Schicksalsstunde geschlagen. Wenn in diesem Augenblick unser Volk einen Wandel seiner Gesinnung verband mit einer Änderung der bisherigen Haltung, dann konnte das deutsche Ruhrgebiet für Frankreich zum napoleonischen Moskau werden. Es gab ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man ließ sich auch das noch gefallen und tat nichts, oder man schuf dem deutschen Volk mit dem Blick auf das Gebiet der glühenden Essen und qualmenden Öfen zugleich den glühenden Willen, diese ewige Schande zu beenden und lieber den Schrecken des Augenblicks auf sich zu nehmen, als den endlosen Schrecken weiter zu ertragen. Einen dritten Weg entdeckt zu haben, war das unsterbliche Verdienst des damaligen Reichskanzlers Kuno, und ihn bewundert und mitgemacht zu haben, das noch ruhmvollere unserer bürgerlichen deutschen Parteienwelt. Ich will hier zuerst den zweiten Weg so kurz als nur möglich einer Betrachtung unterziehen. Mit der Besetzung des Ruhrgebietes hatte Frankreich einen eklatanten Bruch des Versailler Vertrages vollzogen. Es hatte sich damit auch in Gegensatz gestellt zu einer Reihe von Garantiemächten, besonders aber zu England und Italien. Irgendwelche Unterstützung von diesen Staaten für seinen egoistischen eigenen Raubzug konnte Frankreich nicht mehr erhoffen. Das Abenteuer, und ein solches war es zunächst, musste es also selbst zu irgendeinem glücklichen Ende bringen. Für eine nationale deutsche Regierung konnte es nur einen einzigen Weg geben, nämlich den, den die Ehre vorschrieb. Es war sicher, dass man zunächst nicht mit aktiver Waffengewalt Frankreich entgegentreten konnte. Allein es war notwendig, sich klarzumachen, dass alles Verhandeln ohne Macht hinter sich lächerlich und unfruchtbar sein würde. Es war unsinnig, sich ohne Möglichkeit eines aktiven Widerstandes auf den Standpunkt zu stellen, wir gehen zu keiner Verhandlung. Aber es war noch viel unsinniger, dann endlich doch zur Verhandlung zu gehen, ohne sich unterdessen eine Macht geschaffen zu haben. Nicht als ob man die Ruhrbesetzung durch militärische Maßnahmen hätte verhindern können. Nur ein Wahnsinniger konnte zu einem solchen Entschluss raten. Allein unter dem Eindrucke dieser Aktion Frankreichs und während der Zeit ihrer Ausführung konnte und musste man darauf bedacht sein, ohne Rücksicht auf den von Frankreich selbst zerfetzten Vertrag von Versailles, sich derjenigen Hilfsmittel zu versichern, die man später dem Unterhändler auf ihren Weg mitgeben konnte. Denn es war doch von Anfang an klar, dass eines Tages über dieses von Frankreich besetzte Gebiet an irgendeinem Konferenztisch entschieden werden würde. Aber ebenso klar musste man sich darüber sein, dass selbst die besten Unterhändler wenig Erfolge zu erringen vermögen, solange der Boden, auf dem sie stehen, und der Stuhl, auf dem sie sitzen, nicht der Schildarm ihres Volkes ist. Ein schwaches Schneiderlein kann nicht mit Athleten disputieren. Und ein wehrloser Unterhändler musste noch immer das Schwert des Brennens auf der feindlichen Waagschale dulden, wenn er nicht sein eigenes zum Ausgleich hineinzuwerfen hatte. Oder war es nicht wirklich ein Jammer, die Verhandlungskomödien mit ansehen zu müssen, die seit dem Jahre 1918 immer den jeweiligen Diktaten vorangegangen waren? Dieses entwürdigende Schauspiel, das man der ganzen Welt bot, indem man uns wie zum Hohne zuerst an den Konferenztisch lud, um uns dann längst fertige Entschlüsse und Programme vorzulegen, über die wohl geredet werden durfte, die aber von vornherein als unabänderlich angesehen werden mussten. Freilich, unsere Unterhändler standen kaum in einem einzigen Falle über dem bescheidensten Durchschnitt und rechtfertigten meist nur zu sehr die freche Äußerung Lloyd Georges, der angesichts des ehemaligen Reichsministers Simon Hönig bemerkte, dass die Deutschen nicht verstünden, sich Männer von Geist als Führer und Vertreter zu wählen. Allein selbst Genies hätten angesichts des entschlossenen Machtwillens des feindlichen und der jammervollen Wehrlosigkeit des eigenen Volkes in jeder Beziehung nur wenig erreichen können.